Das Podcast-Versuchslabor. Na, alles gut? It's Tea Time, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich habe nämlich Post bekommen. Und zwar vom Kai vom Planet Kai Podcast. Der hat mir Tee geschickt. Ja, da habe ich mich tierisch gefreut. Der Kai ist ja bekanntermaßen wohl ein Teetrinker. Und ich glaube, er ist auch sehr begeistert damit. Und ich habe irgendeinen Podcast habe ich gehört, ich glaube, der Redinger war es oder so. Und da hat er erzählt von irgendeinem Gentleman Toffee Tee. Da hat er so begeistert von berichtet und hat auch den Link irgendwie gepostet, wo man den bestellen kann. Und na, ich habe da ein bisschen rumgemosert. Oh Mann, nur 25 Euro Bestellwert oder irgendwas war da. Und dann tatsächlich kriege ich einen Brief und da ist dann ein Prübchen drin, genau von dem Tee, den ich so gern mal probieren wollte. Also, lieber Kai, vielen, vielen Dank. Ich freue mich tierisch. Und ja, wie ich schon gesagt habe, am Samstag ist bei uns immer gemütliches Frühstück mit der ganzen Familie. Und da werde ich den mal mir ganz gemütlich dann zusammenbrauen und dann mal schauen, ob der schmeckt. Aber ich denke mal, das wird schon passen so. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich frage, könnt ihr Witze erzählen? Erzählt ihr noch Witze, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder so? Ich finde, das wird immer weniger, ne? So, einen richtig guten Witz mal irgendwo rauszuhauen. Ist auch gar nicht einfach. Ich kenne es von der Bühne halt. Da ist das sogar richtig gefährlich eigentlich. Wenn du da, ja, wenn der Witz nicht zündet, dann stehst du blöd da, ne? Ja. Also ich erzähle gerne Witze eigentlich, wenn ich so unterwegs bin, auch mit Leuten. Und was ich gemacht habe, ich habe meine Tochter mal gefragt, wie das eigentlich ausschaut. Ob die noch Witze erzählen in der Schule oder nicht. Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Yeah. Und jetzt erzählst du mal einen Witz. Ich erzähle einen Witz. Ja, komm, hau rein. Ach du Scheiße. Warte. Ja, du wirst ja irgendeinen Witz kennen. Ja, das schon. Ja, so. Bitte. Einfach raushauen, nicht lange überlegen. Ja, aber ich weiß gar nicht. Achtung. Ah. Haha. Ich trinke mal einen Schluck der Wein. Ich habe heute früh eine Semmel angerufen. Hm. Aber sie ist nicht dran gegangen. Sie war belegt. Boah. Ist nicht sehr toll. Naja, das ist für den Anfang nicht so schlecht. Erzählt ihr Witze in der Schule noch, Hanna? Ja, manchmal. Manchmal? Aber was sind das dann für Witze, dass du die dir nicht merken kannst? Nicht. Das sind halt die Witze wie, was ist eine Tüte mit Blaulicht? Ja, was ist eine Tüte mit Blaulicht? Eine Tatüte. Das finde ich zum Beispiel. Eine Tatüte. Welch zartes Stimmchen klingt an mein Ohr. Baba! Ja, hörst du was? Ja. Ich höre nichts. Nein, es ist gemein. Ich will gucken und du erzählst noch einen Witz. Hm. Ja, in dieses schwarze Ding. Cool. Leute, ich höre nichts. Ja, ich überlege. Warte. Nee, den kann ich nicht erzählen, weil es ist ja ohne Bild. Mann! Fährt ein Mann im Auto und sieht zwei Pinguine an der Straßenseite. Dann nimmt er sie mit hinten im Auto und dann holt er noch seinen Freund ab bei der Eisdiele und nimmt den auch im Auto mit. Und dann schaut er hinter und fragt, hey, was hast du denn da? Dann sagt er, ja, das sind zwei Pinguine. Dann sagt der Freund, ja, bring sie doch in den Zoo. Dann sagt der Mann, oh ja, das ist eine gute Idee. Am nächsten Tag holt der Mann seinen Freund wieder ab. Der schaut dann nach hinten, da sitzen die Pinguine mit Sonnenbrillen, Shakes und Badehosen. Und Dann fragt er, hey, du wolltest sie doch in den Zoo bringen. Dann sagt der Mann, ja, da waren wir auch und heute gehen wir baden. Ja, fertig. So. Ich habe einen Witz erzählt. Du hast einen Witz erzählt zwischendurch? Ja. Das ist gut, da bin ich ja gespannt. Das war der mit dem Pinguin. Ah, der mit dem Pinguin, der ist gut. Mir ist kein besserer eingefallen. Das ist der, und morgen gehen wir schwimmen oder so, ne? Ja. Heute gehen wir schwimmen. Heute gehen wir schwimmen, genau. Ist aber warm im Zoo und heute gehen wir schwimmen. Cool.